Er ist SPD-Abgeordneter im Düsseldorfer Landtag und beobachtet genau, wie das Bundesverfassungsgericht mit dem Antrag, die NPD zu verbieten, umgeht. Bernhard von Grünberg, dessen Vater zu den Gründern der NPD gehörte. 1945 in Halle an der Saale geboren, war Bernhard von Grünberg bis zum letzten Herbst Vorsitzender des Mieterbundes von Nordrhein-Westfalen. Noch immer berät der Politiker, der in Bonn lebt und seinen Wahlkreis hat, regelmäßig Mieter im Großraum Bonn, wo er weiterhin Vorsitzender der Untergliederung des Mieterbundes ist. Mein Name ist Bernhard von Grünberg. Ich bin geboren am 5. Juli 1945 in Halle an der Saale. Meine Eltern heißen Ninata von Grünberg und Hans Bernhard von Grünberg. Mein Vater war Rektor der Universität in Königsberg und die Universität ist ja abgebrannt im August 1944 und er ist dann Soldat geworden und hat mich dann offensichtlich bei seinem letzten Heimaturlaub gezeugt. Jedenfalls ist er dann in Gefangenschaft gekommen, in russische Gefangenschaft, und meine Mutter ist geflohen, erst nach Hinterpommern, wo meine Großeltern herkommen, und dann weiter in den Westen. Mit 4 Geschwistern und mit mir war sie schwanger. Wir haben dort ein verpachtetes Gut in der Nähe von Halle an der Saale. Und das war der Tag, an dem die Amerikaner Halle und die Umgebung an die Russen gegeben haben. Und das hieß, die Schwestern haben das Krankenhaus fluchtartig verlassen, weil die, in Anführungszeichen, die Russen kommen. Und das hatte dann zur Folge, dass meine Mutter bei meiner Geburt alleine war und mich dann eben mit ihren eigenen Händen zur Welt bringen musste. Kurze Zeit später oder einige Tage später musste sie das Krankenhaus verlassen, weil die Russen das Krankenhaus eben in Beschlag genommen haben. Und sie ist dann wieder zu meinen Geschwistern auf das verpachtete Gut. Und nach einigen Tagen oder Wochen war es so, dass man ihr gesagt hat, hier waren jetzt die neuen Herren und zusammen mit den Russen, und sie haben gesagt, wenn sich noch mal so ein Junker hier sehen lässt, dann werden die nach Sibirien verschleppt. Und tatsächlich kam dann kurze Zeit später jemand zu meiner Mutter und sagte, sie werden am Wochenende abgeholt. Meine Mutter ist dann Hals über Kopf mit uns geflohen und wir hatten aber irgendwie kein Geld mehr. Es war auch sehr schwierig, eigentlich Schlepper zu bezahlen, sodass meine Mutter dann ganz normal zum Grenzer gegangen ist und gesagt, ich habe aber kein Geld. Und dann waren da diese 5 Kinder und die Grenzer waren nett und haben dann mit uns gespielt und haben sie durchgelassen. Wir sind dann in ein Lager in der Nähe von Hannover gekommen. Das war so ein Massenlager, wo nicht recht was zu essen gab. Und ich war da eigentlich in Lebensgefahr. Zum Glück kam eine Tante, die Ärztin war, die wohl auch in diesen Lagerverwaltungen insgesamt war und hat uns dann geholfen, in ein Dorf in Weserbergland zu kommen. Und da ist meine Mutter dann mit den 5 Kindern hingekommen. Zum Glück war das Dorf weit entfernt von städtischen Regionen, sodass die Bauern sehr nett waren und nicht Geld haben wollten für Schinken oder dergleichen, sondern da wurde eben nicht schwarz gehandelt, sondern man konnte noch humanitär mit den Menschen umgehen. Und da haben wir dann 5 Jahre gelebt. Ich bin also praktisch auf dem Dorf aufgewachsen und habe im Gegensatz zu meinen Schwestern nicht die herrlichen Zeiten, in Anführungszeichen, in Königsberg oder auf irgendwelchen Rittergütern in Hinterpommern mitgemacht. Für mich ist es aber immer irgendwie ein ganz entscheidendes Datum, dieses Jahr 1945, weil man immer so die Vorstellung hat, was wäre eigentlich gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Das ist, glaube ich, bei dem Jahrgang noch viel stärker ausgeprägt. Das ist ja ein entscheidendes Lebensmotiv auch gewesen für mich, sich mit eben diesem Dritten Reich und der Politik auseinanderzusetzen. Ich bin als Dorfkind aufgewachsen, habe da meine Streiche gemacht und war da eigentlich sehr integriert. Habe sicherlich Kommunalpolitik dort gelernt, weil ich nämlich irgendwie von Haus zu Haus gegangen bin, da getanzt habe und gesungen habe und dann da 5 Pfennig für verlangt habe. Und die Bauern waren alle froh. Ich habe auch die Briefe aus der Gefangenschaft meines Vaters als Postbote verteilt, was natürlich unangenehm war meiner Mutter, wenn sie dann wieder die Briefe zurückkriegte, die dann natürlich alle gelesen waren. Ja, und dann stand 1950, 51 auf einmal mein Vater vor der Tür, den ich natürlich nicht kannte. Und der hatte eben eine ganz seltsame Kriegsgefangenengeschichte auch. Er war nicht nur Rektor der Universität, sondern eine Art von Wirtschaftsminister in Ostpreußen und war natürlich ein hoher Nazi, Gauamtsleiter, also der Verwaltungsleiter der Partei, obwohl er natürlich als Mensch nachher nicht der typische Nazi war, sondern durchaus ein Mensch, der zuhören könnte, aber der sich auch zurückzog mit seinen Meinungen. Naja, der hat jedenfalls im Jahr 48 ist der dann verurteilt worden, oder 49 ist er verurteilt worden zu 9 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien, weil er einen Club gegründet hatte, um zu diskutieren, irgendwelche Philosophien. Und das hat man ihm als Verschwörung ausgelegt. Und meine Mutter wusste denn auch 49, weil irgendwie der Briefkontakt komischerweise zwischen dem Dorf und dem Lager da funktionierte. Die wusste davon und hatte eigentlich meinen Vater abgeschrieben. Umso erstaunlicher war, dass er dann auf einmal vor der Tür stand. Und mein Vater dachte, ich komme jetzt in den Waggon und da geht es nach Sibirien. Nein, es ging in den Westen. Zu 9 Jahren war er verurteilt worden. Und es ist eben seltsam, dass man ihn eben nicht nach Sibirien geschickt hat, sondern im Westen nach Hause. Es waren ja auch noch die hohen Stalinzeiten, also es ist nicht unbedingt Liberalismus eingetreten. Ja, dann kam mein Vater zurück. Wir zogen nach Wuppertal-Vohwinkel. Da hat mein Vater mit anderen eine Siedlung gebaut. Mein Vater war ja, wie ich sagte, Wirtschaftsminister und hatte da Schüler, auch als Professor, die sich eben Siedlungswesen gekümmert haben. Und mein Vater hatte, obwohl er sicherlich 2 linke Hände hatte, eben mit diese Siedlung aufgebaut, sodass wir eben ein eigenes Zuhause hatten. Das war dann 51, 52 sowas. Sicherlich gab es auch irgendwelche Kredite, die man damals bekommen hat. Ich glaube, es kostete insgesamt 25.000 D-Mark, das Siedlungshaus. Das war damals natürlich viel Geld, aber es wurde eben sehr viel mit Selbsthilfe auch gebaut. Und es war ein Riesengrundstück und dazu gab es noch ein großes Gemeinschaftsgrundstück, ganz viel Gemeinschaftseinrichtung, weil man natürlich dachte, wir müssen jetzt vor allen Dingen auf Landwirtschaft setzen und sehen, wie wir uns gegebenenfalls selbst ernähren können. Wir hatten zu Hause eine Situation, dass eben 5 Kinder da waren und mein Vater nicht so eine dominierende Rolle spielte, sondern mehr meine Mutter. Mein Vater saß da oben in seinem Zimmer und schrieb seine Artikel, die man eben nicht las, auch damals nicht. Aber das war ja ein liberaler Vater und hat sich auch nicht eingemischt in die politischen Vorstellungen der Kinder. Das ist doch ihm hoch anzurechnen, das sollte man ja als Eltern lernen. So dass es eigentlich ganz positiv war. Für meine Mutter war es natürlich sehr viel schwieriger, einen Mann zu haben, der natürlich eine hohe Karriere gemacht hat in der Nazi-Zeit mit Rektor der Universität und Minister und nachher eben mehr oder weniger arbeitslos rumgesessen hat. Mein Vater hat diesen Paragraph 131 gekriegt, das heißt, ein Beamter, der eben Nazi war, der wurde dann weiterhin alimentiert, mit Geld ausgestattet, wenn auch weniger, sodass er leben konnte. Und letztlich hat der Staat die Aktivitäten meines Vaters überwiegend finanziert. Mein Vater war dann in der Situation, dass er politischen Anschluss suchte, aber sich eben sehr stark auch immer wieder mit dieser Zeit auseinandersetzte. Man muss eben sehen, dass ja, er nicht nur ein normaler Nazi war, sondern eben seine Familie aus Hinterpommern kam, über Jahrhundert oder fast 1000 Jahre. Und natürlich das Zerbrechen dieser Vergangenheit und der Verlust der Güter und der Familien und die eigene Schuld. Und das hat sicherlich an ihm geknackt. Das habe ich gemerkt, er hat sich immer stark mit dieser Frage auseinandergesetzt, aber konnte sich dann irgendwie nicht trennen, war dann in einem Rechtfertigungsdruck, obwohl er ein linker Nazi war, also aus dieser sozialistischen Ecke kam, konnte er sicherlich nicht in die SPD eintreten damals, man hätte ihn sicherlich auch nicht gewollt und die CDU war für ihn eben eine konservative Partei und Adenauer war eigentlich einer, der Deutschland verrat, nach seiner Auffassung, weil der eben diese Westbindung hat. Und mein Vater sagt, das führt aber zur Spaltung Deutschland und wir müssen blockfrei sein, was im Übrigen ja auch die Russen dann immer als Forderung an Deutschland gestellt haben. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, damals war das sicherlich eine Situation, dass sehr viele Leute sehr besorgt waren über die Frage, wir sind jetzt mitten in dem Ost-West-Konflikt und wir sind genau auf der Streitlinie und wir sind dann praktisch der Kampfplatz für den nächsten Krieg. So, und deswegen hat er angefangen, rechtsradikale Parteien zu gründen, was für mich natürlich im Nachhinein ganz schwierig war, auch als Kind natürlich auch schwierig war. Das heißt, er hatte nicht nur in der DRP, Deutsche Reichspartei, sondern hat eben auch die NPD gegründet und war einer ihrer ideologischen Vordenker. Er war auch immer sehr beeindruckt von dem Adolf von Tadden, weil er eben auch ein ostelbischer Junker war. Und sie haben sich da so ihre Welt gesponnen. Natürlich habe ich es und meine Geschwister, die älter waren, natürlich noch mehr als belastend empfunden, wenn mein Vater irgendwo in irgendwelchen Kneipen auftrat und wilde Reden hielt. Und meine Schwester und mein Bruder ist mal mitgefahren und haben gesagt, sie hätten sich furchtbar geschämt. Ich kann mich auch an eine Veranstaltung erinnern, aber mich hat es am meisten beeindruckt, dass mein Vater dann vom Rednerpult ging, um auf die Toilette zu gehen, und ist ins Frauenklo gegangen statt ins Männerklo. Das war mir besonders peinlich. Aber so ist das eben als Kind. Interessant ist, dass Adolf von Tadden ja, wie sich jetzt rausstellt, Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes war und der Mitarbeiter meines Vaters, Wolfgang Frenz, der eben ein Schüler meines Vaters war, auch später, weil mein Vater noch ein bisschen Unterricht gegeben hat an einer Privatschule, der war so sein Privatsekretär von der NPD. Und dieser Wolfgang Frenz ist ja bekanntlich derjenige, an dem das Verbot der NPD gescheitert ist, weil er eben auch jahrzehntelang beim Verfassungsschutz gearbeitet hat. Ich habe deswegen mich immer um die Frage mal der Rolle meines Vaters auseinandergesetzt auch, warum er eigentlich diese NPD-Geschichte so gemacht hat und wie er darauf gekommen ist, das so weiterzumachen. Das ist sehr schwierig für mich, weil er natürlich auch wusste von den ganzen schrecklichen Dingen und er, wie gesagt, sehr an dieser Frage geknackt hat. Möglicherweise war mein Vater ja auch dann beim KGB oder so, weil das einer der Gründe ist, warum man ihn losgelassen hat und warum er eben auch immer Positionen eingenommen hat, die der russischen Seite eher entsprochen haben. Und ich gehe davon aus, dass eben, wie man an Herrn von Tadden ja sieht, dass nicht nur der deutsche Geheimdienst Interesse hatte an der Frage der NPD, wie sich das mit der rechten Seite entwickelt in Deutschland, sondern sicherlich auch die Siegermächte, sodass ich davon ausgehe, dass eben nicht nur die große Anzahl von deutschem Geheimdienst dort tätig ist, sondern eben auch von ausländischen Geheimdiensten. Das ist sicherlich bei dem NPD-Verbotsverfahren auch noch zu beachten, dass da sicherlich ganz viele andere Geheimdienste auch noch rumrühren. Ja, man merkte immer, und das natürlich im Nachhinein noch viel mehr, wie verwundet der war. Man muss sich auch mal vorstellen, und das ist ja ganz vielen Vätern gegangen, das haben wir in der 68er-Generation vielleicht doch zu hartherzig gesehen, obwohl natürlich die Hartherzigkeit bei meinem Vater auch angebracht gewesen wäre zum Teil. Aber wenn man sich vorstellt, dass in der Blüte des beruflichen Lebens mein Vater zum Beispiel 5-6 Jahre in einer Kriegsgefangenschaft war, in einer Vernichtungssituation über so lange Zeit, das ist schon schwierig. Und dass er miterleben musste, einen Krieg, von dem er eigentlich objektiv sagen müsste, das war auch ich, der den mit angezettelt hat, das ist schon ganz schwierig für jemand gewesen. Mit dem Verlust der Heimat. Meine Mutter hatte, wie wohl offensichtlich mehrere Funktionärsfrauen oder Frauen überhaupt, sie hatte Giftkapseln mit, um sich umzubringen, weil man nicht die Vorstellung haben konnte damals, dass es irgendwie wieder gut gehen könnte mit Deutschland in einem demokratischen, friedlichen Land. Sondern sie haben eben gedacht, wir werden jetzt nur missbraucht und wir werden zu Sklaven und wir werden so behandelt, wie wir dann viele Leute auch behandelt haben. Es spricht eben dafür, dass mein Vater natürlich in der Situation war, zu sagen, jetzt deine 5 Kinder siehst du nicht wieder. Das ist eine arge Drucksituation, der ja auch ganz viele andere Leute erliegen sind, sich dann eben doch zu sagen, ich arbeite für euch. Vielleicht ist das auch alles nur eine Fantasie von mir. Das weiß ich ja nicht. Man kriegt es eben im Zweifel schwierig raus. Und die werden sicherlich nicht sagen, wer nun alles beim KGB für sie gearbeitet hat. Zumal die KGB-Akten ja wieder geschlossen sind. Und ich sage mal, nachher hat er immer Positionen vertreten, die sehr der Russland entsprochen haben, der russischen, nämlich die Blockfreiheit. Ich kann mich erinnern, er hat Verständnis gezeigt, auch öffentlich für den Einmarsch der Russen in Prag. Das war für mich damals völlig unverständlich. Und er sagte auch immer, das hat der Frenz dann auch nochmal bestätigt, der Schlüssel zur Wiedervereinigung liegt in Moskau und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit Moskau uns gut verständigen. Das ist natürlich in einer Zeit des Kalten Krieges ganz was anderes gewesen, als die Mehrheit der Leute gesagt hat. Ich gehe mal davon aus, dass die Russen sich auch mit ihm befasst haben. Es gibt auch, durch Zufall habe ich entdeckt, eine Aufzeichnung meines Vaters über diese Zeit in der Gefangenschaft. Darüber hat er im Übrigen nie gesprochen mit uns Kindern. Das kann natürlich in der Traumatisierung liegen, dieser Situation, weil die natürlich für ihn schwierig war. Aber immerhin hat er schon im Jahre 52 oder so eine Aufzeichnung über seine Kriegsgefangenschaft gemacht. Und da wurde auch ein Mensch beschrieben, mit dem er besonders gut ausgekommen ist, einer der Funktionäre dort. Dass sie sich mit ihm beredet haben und dass die russische Seite sicherlich Interesse daran hat, jemand wie mein Vater, der natürlich eigentlich politisch aktiv war, weiter zu nutzen. Das ist klar, das haben die englischen und amerikanischen Geheimdienste ja auch mit Leuten gemacht, wie Herrn Barbie, der große Kriegsverbrecher und überhaupt Verbrecher des Nazi-Zeit war, den sie gleichwohl verwendet haben. Auch der deutsche Geheimdienst, um nachher sowohl in Deutschland als auch später in Südamerika Menschen auszuforschen und zu verwenden. Ich habe Herrn Frenz vor kurzem besucht, weil der nämlich behauptet hat, mein Vater hätte ihn zum Verfassungsschutz gebracht. Das wollte ich denn mal wissen. Und nach der Einschätzung von mir zu fragen mit dem KGB, da sagt er, ja, das ist nicht ganz abwegig. Mein Vater hat ihm wohl damals geraten, zum Verfassungsschutz zu gehen, weil es damals eine Hakenkreuzschmiererei auf jüdischen Friedhofen gegeben hat. Und mein Vater sagte, gehen Sie mal zum Verfassungsschutz und erklären das, dass wir damit nichts zu tun haben. Und dann ist er dann gleich dabei geblieben. Mit dem Herrn Frenz habe ich mich eben jetzt nochmal unterhalten. Das ist ein alter Nazi, der hat auch ganz klar eben viel Geld gekriegt, offensichtlich, und hat mit diesem vielen Geld eben auch diese Organisation mitfinanziert. Und er sagte, dass sein Chef, also der Vorsitzende des Landesverbandes, auch beim Geheimdienst gewesen sei. Das heißt, es sind da von alten Nazis eben auch viel Geld verwendet worden zum Aufbau der Organisation und zum Überleben der NPD. Und deswegen fragt man sich natürlich, ob dieses System wirklich sinnvoll ist. Der Herr Frenz hat mir dann gesagt, ja, ich habe da auch nichts verraten. Ich habe da immer nur das erzählt, was wir auch in den Zeitungen lesen konnten. Und im Übrigen, natürlich, wenn die was wirklich Geheimes gehabt hätten als alte Nazis, die hätten das Geheime sicherlich nicht verraten. Deswegen ist natürlich die Frage der Verbündung mit irgendwelchen Leuten, die wirklich auf dem anderen Lager stehen und die eben nicht die Demokraten sind, um was auszuhorchen, sondern die, die nicht Demokraten sind, die Geld dafür verlangen, ab und zu mal was zu verraten, das ist schon hochproblematisch. Der hat gleich an der Tür gesagt, erstmal geduzt, wir duzen uns ja. Gut, da habe ich erstmal geschluckt, aber so ist es so. Er hat seine ganze Wohnung voll von irgendwelchen Trophäen, die er weltweit Tiere geschossen hat und die er ausgestopft hat. Das ist ein teures Hobby, er muss also ganz schön Geld verdient haben. Also aus Sibirien, aus Afrika, aus Südamerika, irgendein Pumafelle, Löwe, Bärenfell und so weiter. Da stolpert man immer über irgendwelche Bärenköpfe, so wie im Film. Der James, das ist alles vollgestopft davon und das bewegt ihn natürlich. Ansonsten war natürlich zu erkennen, dass er wirklich in der Nazi-Zeit möglicherweise durch meinen Vater eben total gebunden ist auch und sich damit intensiv beschäftigt auch, aber eben ein alter Nazi ist und jetzt eben auch noch Vorstellungen hat, die für mich eben einfach unfassbar sind. Ich bin sehr für ein Verbot der NPD, weil ich sage, das kann eigentlich nicht so sein. Die inhaltlichen Positionen sind ja klar, die sind eigentlich verfassungswidrig. Und diese Art des Einkaufs von irgendwelchen Spitzeln ist ja hochproblematisch. Man wird sicherlich nicht ganz verzichten auf verdeckte Ermittlungen und vielleicht den einen oder anderen, aber dass die Vorstände da vollgesetzt sind mit Verfassungsschutzleuten, hiesiger oder anderer Couleur, das kann eigentlich so nicht richtig sein. Deswegen muss das sorgfältig gemacht werden, müssen diese Leute, die ja eigentlich gar nichts bringen, dem Staat und sondern nur Kosten, müssen die eben auch entfernt werden und die Zusammenarbeit muss gekappt werden. Und dann ist auch ein Verbot möglich. Es ist so, dass es, glaube ich, nicht angeht, dass diese Art von Parteien immer noch weiter alimentiert werden, obwohl sie ganz offensichtlich verfassungswidrige Tendenzen haben. Für mich ist es eine ganz besonders schöne Sache in meiner Arbeit, dass ich jetzt immer wieder nach Königsberg oder Kaliningrad fahre, schon seit 20 Jahren, und da ganz viele gemeinsame Projekte habe mit anderen Bonnern und ganz oft zweimal im Jahr Gruppen kommen aus Kaliningrad hier zu mir nach Hause und dort eben ja, ich sehr gut empfangen werde. Und interessanterweise die Auseinandersetzung mit meinem Vater, die müssten ja eigentlich furchtbar böse auf meinen Vater sein, aber irgendwie haben die auch den Kommunismus hinter sich gebracht, sodass sagen wir, die Verwundungen der Vergangenheit gegenseitig aufgerechnet werden. Und deswegen durchaus über meinen Vater diskutiert wird. Zumal mein Vater ein Buch geschrieben hat, den sogenannten Ostpreußenplan, der auch umgesetzt worden ist, nämlich die Frage stellend, was mache ich eigentlich in einer sogenannten Enklave, also wie kann ich wirtschaftspolitisch mich aufrichten in einem Land, das außerhalb des eigentlichen Herrschaftsgebietes des Staates ist. Dieselbe Situation haben die Russen jetzt wieder, dass sie ja in dieser Königsberg wieder eine Enklave ist und jetzt mit den Schengen-Außengrenzen, mit allen Problemen, die es dort real gibt, auch die Frage, wie kann das eigentlich von Moskau ausgeleitet werden? Also eine hochspannende Frage, die sich jetzt komischerweise in der Geschichte genau umgekehrt wieder so ergibt. Deswegen ist sicherlich die Erkenntnisse meines Vaters auch für die russische Seite interessant. Jedenfalls habe ich mit der Kant-Universität ganz gute Beziehungen auch. Die besuche ich auch regelmäßig. Das ist natürlich auch schön, dass man jetzt diese Geschichte wieder unter anderen Blickwinkeln sieht von beiden Seiten. Mein Vater war ein Nazi sein Leben lang, sagt Bernhard Felix von Grünberg, SPD-Politiker. Sein Vater gehörte in den 1970er Jahren zu den Gründern der NPD. Eine Sendung von Sibylle Pluckstedt für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag wird in drei Bundesländern gewählt. WDR5 wird ab 18.05 Uhr berichten. Erlebte Geschichten senden wir stattdessen um 23.05 Uhr und dann mit dem Jazzmusiker Peter Brötzmann, der 75 Jahre alt wird. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.